Das sind unsere Themen. Einigkeit in offener Ganztagsschule erzielt, 59 Jacken für Flüchtlinge gespendet und Liebenau empfängt Duderstadt. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Über das Vorgehen der offenen Ganztagsschule der Samtgemeinde Steimke ist nun Einigkeit mit der Landesschulbehörde erzielt worden. Es soll eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden. Dadurch sollen Elternvertreter und Verwaltung Rahmenbedingungen und Konzepte zu baulichen Maßnahmen erarbeiten. Die Einführung der offenen Ganztagsschule in Rodewald wurde daher auf das Schuljahr 2017-2018 verschoben. Mit einer Rabattaktion sammelte das Modehaus Colossa in Nienburg gebrauchte Winterjacken. Diese wurden heute an die Flüchtlingshilfe Nienburg übergeben. Zusammengekommen sind fast 60 Jacken. Geschäftsführer Jörg Colossa freut sich über die große Resonanz dieser Aktion. Ja, ich denke, wir können zufrieden sein. Sind genau 59 Jacken zusammengekommen. Die kommen von unseren Kunden aus Nienburg und Umgebung. Wir haben ja mit Radio Mittelweser und der Flüchtlingshilfe Nienburg diesen Aufruf gestartet, diesen Spendenaufruf, und haben das mit 25 Euro Prämie, also in Anrechnung beim Kauf einer neuen Jacke, angereizt. Ja, von daher, wir sind zufrieden. Gestern Abend brach gegen 17.30 Uhr ein Großbrand an einem Wohnhaus in Arnemolter aus. Als die Feuerwehren eintrafen, stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen. 260 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer von dem angrenzenden Wirtschaftsgebäude fernzuhalten. Personen wurden nicht verletzt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für den Handballverbandsligisten SV Aue Liebenau steht das 9. Saisonspiel an. In der heimischen Halle empfängt der Tabellensiebte den 4. aus Fallersleben. Am vergangenen Wochenende konnte die Truppe von Trainer Carsten Thomas einen deutlichen Heimsieg gegen Oldendorf einfahren. Daran wolle man gerade zu Hause anknüpfen. Also zu Hause haben wir sicher gegen jeden Gegner eine Chance. Wir müssen einfach mal abwarten. Ich kann die überhaupt nicht einschätzen, wie stark die sind. Also haben einige Spiele recht deutlich gewonnen, haben auch was knapp gewonnen. Also die kann ich wirklich ganz, ganz schlecht einschätzen. Müssen wir einfach mal abwarten, wie gut sie dann wirklich sind. Das werden wir dann sehen. Warten wir es ab. Beginn der Begegnung ist am Sonntag um 17 Uhr in Liebenau. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.